Willkommen zum Philhop Podcast. Erste Folge heute im Interview mit Chris Redekop. Er erzählt euch heute ein bisschen was, wie er sich das Leben leichter macht, ein paar Tipps und Tricks. Ja, und ich hoffe, ihr könnt heute was mitnehmen bei ihm. Viel Spaß. Mein Name ist Christian Redekop und ich bin 29 Jahre alt. Ich studiere noch. Ich studiere Medientechnologie in der TH Köln. Ich mache ganz viele andere Sachen. Ich mache viel Sport, ich mache gerne Musik. In welche Richtung geht das, Musik machen? Also ich habe angefangen mit Hip-Hop, weil ich selber einfach Hip-Hop höre seit meiner Kindheit oder vor allem in der Kindheit. Und dann habe ich angefangen, Coversongs aufzunehmen und dann irgendwann mit Freunden angefangen, Hip-Hop zu machen. Und deswegen ist das mehr oder weniger so geblieben. Aber ja, ich bin halt auch jetzt vor kurzem mit einem Kollegen ein bisschen auf House umgestiegen. Wir nennen uns halt Unisono, machen das auch noch mit einem anderen Kollegen zusammen, Wova, der jetzt aber gerade nicht so aktiv dabei war bei den letzten paar Songs. Aber ja, uns gibt's auf YouTube, Soundcloud und Spotify. Und wir haben auch zwei Videos gedreht und drehen lassen. Man findet euch unter Unisono auf Spotify. Genau. Das schreibt man. Oder YouTube oder Soundcloud. Uni, also Unisono. Also Unisono, so wie wenn alle singen einstimmig. Ich glaube, dieses Jahr haben wir drei Lieder rausgebracht. Also einmal Anfang des Jahres nehme ich mit das Video, das ich mit meinem Bruder gedreht habe. Also ich habe das auf Kamera aufgenommen und Bär und ich waren auch im Prinzip Regie. Mit meinem Bruder habe ich die Story dazu geschrieben. Dann haben wir eine Schauspielerin engagiert, haben das im letzten Jahr gedreht und geschnitten und waren Anfang dieses Jahres waren wir dann fertig mit dem Schnitt und haben das dann hochgeladen. Das andere haben wir hier in Köln aufgenommen. Also wir haben so ein bisschen, Bär und ich auch, teilweise auch mit meinem Bruder Matthias, sind wir durch Köln gefahren und haben uns Locations rausgesucht, die dann zu der Story passen. Ja. Also von Musik, daher kommt wahrscheinlich auch die Studienrichtung so ein bisschen. Also ein Studiengang klingt ja auch so ein bisschen, als ob das in die gleiche Richtung gehen würde. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, ja, was dein Studiengang genau beinhaltet, weil jetzt der Titel ja an sich nicht so viel aussagt wahrscheinlich oder wahrscheinlich vielleicht auch was ganz anderes dahinter steckt, als man jetzt erwarten würde. Ja, ist immer so ein bisschen irreführend, ja. Medientechnologie, dann denkt man schnell an Mediendesign. Ist auch ein Teil bei uns, aber eigentlich könnte man das auch Medieninformatik nennen. Obwohl, es wird auch nicht so ganz stimmen. Also früher, vor ein paar Jahren, hieß unser Studiengang noch Fototechnik. Und dann halt irgendwann Medientechnik ganz kurz und jetzt Medientechnologie. Es ist halt sehr informatiklastig, aber eben auf Medien bezogen. Also du kannst halt Displaytechnik lernen. Also das heißt wirklich die Display-Hardware-Technologie, um dann irgendwie in dem Bereich, keine Ahnung, Forschung oder so, weißt du, neue Bildschirme entwickeln oder eben Web. Engineering-Bereich, dass du halt in der Webentwicklung machen kannst, dass du ja komplexe Systeme entwickeln kannst oder so, weißt du, auch wirklich die ganze Struktur, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Amazon, also jetzt nicht das Design von Amazon, sondern wirklich, wie ist es aufgebaut, ne? Wenn du gehst shoppen bei Amazon und füllst deinen Einkaufswagen, wie soll das im Hintergrund aussehen? Dass das funktioniert, dass das richtig gespeichert wird und keine Ahnung, wie die Objekte richtig erzeugt werden. Oder du kannst in dem Bereich Computergrafik dich auch vertiefen bei uns, dass du eben ja mehr in Richtung Animation gehst. Oder du kannst dich in der Richtung Kamera vertiefen. Also Fototechnik ist halt immer noch ein großer Teil bei uns. Muss nicht sein, also man kann es jetzt so bei uns wählen, dass du da im Prinzip nach dem Grundstudium keine Berührungspunkte mehr hast, aber ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du Musik machst, verdienst du damit dein Geld oder ist das reines Hobby? Also Ja, ich habe mich Anfang diesen Jahres auf so einer Seite angemeldet, auf so einer Plattform. Event Peppers heißt die, und da biete ich mich halt an für um auf Events oder Hochzeiten zu singen unter dem Namen Soul Chris. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich habe halt in diesem Jahr angefangen und ja, ich denke mal, ich mache das jetzt noch fürs mindestens im nächsten Jahr. Ja, mal gucken. Hast du da auch ein Video im Internet zu, wie das so aussehen würde? Ja, ich habe eine Seite und einen Channel auf YouTube und auch eine Facebook-Seite, ja, und auch einen Instagram-Account. Alles über Soul Chris zu finden, also Soul wie die Seele auf Englisch und Chris zusammengeschrieben. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Medientechnologie zu studieren? Kam das auch über jetzt dein Hobby oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt, ich habe ja erstmal mein Abitur gemacht und dann Zivildienst und dann erstmal direkt danach war ich in der SAE. Das ist hier so eine, keine Ahnung, Designer-Musikhochschule, wo du Tontechnik studieren kannst. Ist aber keine staatlich anerkannte Schule, das heißt, du musst Gebühren zahlen, ganz viele, und zwar 500 Euro monatlich. Dann habe ich halt schnell gemerkt, ich musste halt im Prinzip die ganze Woche dafür arbeiten, für den Studiengang. Und ich hatte auch nur einmal die Woche da Vorlesung. Und ja, dann war es mir am Ende, die Vorlesung fand ich auch nicht so cool, dass ich denke, okay, 500 Euro monatlich sind gerechtfertigt. Die sind gerechtfertigt in dem Verhältnis, weil du da voll die krassen Studios hast. Du hast halt übelst krasse Aufnahmegeräte und Mischpulte und so, die du jeden Tag nutzen kannst. Du kannst dir das mieten. Aber ich hatte keine Zeit dafür, weil ich arbeiten musste, um das finanzieren zu können. Das heißt, wenn du viel zu viel Geld hast oder reiche Eltern dann und sowieso Bock auf so einen Studiengang hast. Ja, okay, man könnte das und, ja auch anders nutzen, wenn du es jetzt so siehst, dass du halt einfach zum Beispiel Rapper oder Künstler oder Musiker bist und kein Studio zur Verfügung hast, dann würden sich ja theoretisch 500 Euro sogar lohnen, um da dein ganzes Zeug aufzunehmen, oder? Oder ja, kannst genau. Du es nicht so viel nutzen? Doch, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das halt, wäre halt cool, dann das so für den ganzen Tag zu mieten, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn du es weit genau voraus genug planst, dann kannst du es machen. Weil ich denke mal, Studio-Zeit kostet ja auch einen Haufen Geld, ne? Also ich meine, ja, vor allem kostet halt der Typ, der die Erfahrung hat und das gut einstellt und aufnimmt, Geld, ne? Weil das ist halt auch wichtig. Du kannst die teuersten Sachen haben und trotzdem kann es am Ende scheiße klingen, weil du keine Ahnung hast, wie man das richtig einstellt und pegelt und so weiter. Aber ja, klar, im Endeffekt ist halt das, was du brauchst, ein Studio. Und zur Not, wenn du halt sagst, okay, ich brauche einen ausgebildeten Tontechniker, dann bist du halt auch in der SAE genau an der richtigen Adresse, weißt du, du findest genug Leute, die dann Bock drauf hätten, wahrscheinlich dich aufzunehmen. Da. Ah, die das dann in dem Hintergrund studieren, sozusagen. Also es sind dann auch Studenten, die halt genau das studieren, also. Ja klar, du bist ja dann umgeben von den Tontechnikern, ne? Also das ist ja genau das, was du auch eigentlich dann da studierst. Also dass du ein ausgebildeter Tontechniker bist und in einem Studio ganz genau weißt, was zu tun ist, weißt du. Du lernst halt da wie ein Mischpult aufgebaut ist, wie die Kanäle sind, wie die funktionieren, wofür die ganzen Regler sind und lernst halt auch ja, die ganze Audiogeschichte, eine Audioverarbeitung. Da hat es auch, also ich war ja für 6 Monate da und soweit ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, aber du hast schon am Anfang auch viel über den physikalischen Bereich gelernt, ne? Wie Audio funktioniert, wie das aufgenommen wird und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann schnell gemerkt, dass das für mich zu teuer ist und dass ich mir das einfach nicht leisten kann und halt eben auch die Studios nicht nutzen kann, weil ich eben dafür arbeiten muss. Habe dann nach 6 Monaten das Studium beendet und bin dann erstmal nach Köln gezogen, zu Bär, der Unisono-Typ. Und habe ich erstmal mich für mein Mathematikstudium angemeldet, hier in der Uni Köln. Und das war halt so die Zeit, wo ich mehr oder weniger nicht wusste, was ich wirklich machen soll oder will und halt das Studium auch im Prinzip von Anfang an nicht wirklich für voll genommen habe. Und dann habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang mich von Mathe-Studiengang bin ich zum Physikstudiengang irgendwann gegangen. Im Endeffekt nur noch um ein Semesterticket zu haben und habe halt ansonsten nebenbei beziehungsweise eher hauptsächlich gejobbt und halt so ein bis mehrere Nebenjobs manchmal gehabt, um dann einfach ja zu arbeiten. Und ja, und dann irgendwann, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, hauptsächlich durch Kui drauf gekommen. Also irgendwann habe ich ja Kui, meine Freundin in Köln kennengelernt, mit der ich dann auch zusammen als singender Kellner im Dinnerclub gearbeitet habe. Und dann hat sie irgendwann, das war zu meiner Zeit, als ich habe auch mal als Bürokaufmann oder ich weiß gar nicht, wie der Job heißt, bei NetCologne gearbeitet. Das ist so ein Internetanbieter in Köln, oder beziehungsweise auch in halb NRW gibt es das schon. Und habe halt da gedacht, okay, ich muss irgendwas machen, irgendwas muss ich jetzt studieren, ich habe Bock und habe keinen Bock, sowas zu machen. Und dann hat sie mir, glaube ich, irgendwann gesagt, ja, was hältst du davon? Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist. Ich habe halt auch diese Tests gemacht und so, weißt du, irgendwann habe ich ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube Abi-Test, wo du halt 2 Stunden lang all deine ganzen Vorlieben und so eintippst und so weiter, weißt du, dass du, ja, auf jeden Fall, ach genau, und da bei diesem Abi-Test, war halt, das war für mich eigentlich ein überraschender Augenblick oder ein überraschender, ja, so ein kleiner auch Wendepunkt dann eben im Nachhinein, dass dazu bei beiden, also sowohl bei meinen Vorlieben, ich habe halt das Ding so ausgewählt, dass ich schon dachte, ja, okay, mein Fokus ist halt Musik, weißt du, ich bin halt so, ich habe versucht, das neutral zu halten, aber bin schon doch in die Richtung gegangen und dachte, okay, da kommt jetzt am Ende so, dass ich Sänger werden will oder sowas, weißt du, oder keine Ahnung, eine Gesangsausbildung, Gesang studieren. Und dann war dazu 98% Programmierer, sowohl von den Vorlieben her, als auch vom IQ her, IQ-Test her, weißt du, also, dass das gut zu mir passen würde, irgendwas mit Programmieren. Das ja, fand ich krass, weil ich eigentlich nie so wirklich daran gedacht habe und auch nie Informatik irgendwie in der Schule hatte oder so. Und dann irgendwann Kui halt mit der Idee Medientechnologie kam, mir das davon erzählt hat. Und ich, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, ja, cool. Also klar, ich habe mir das nicht so intensiv angeguckt, ne, aber so alle diese oberflächlichen Themenbereiche fand ich voll interessant und dachte, ja, korrekt. Das, so ein bisschen halt vom Tontechnik immer noch dabei, weißt du. Videobearbeitung ist dabei, was ich auch sowieso interessant fand, schon immer. Und ja, eben Informatik, Mathematik sowieso, also ganz viel Mathematik, was ja auch eigentlich mein Fall ist. Auch wenn ich jetzt das reine Mathematikstudium mega kacke fand, weil klar, das war halt theoretische Mathematik, ne? Also keine angewandte. Und das ist schon ein krasser Unterschied, wie viel langweiliger das ist. Ja klar, wenn man es nicht anwendet, ist eine andere Geschichte. Ja, und dann im Endeffekt habe ich halt meinen Studiengang wirklich erst kennengelernt, als ich das studiert habe. Es war halt am Anfang, ich fand es schon geil, aber war halt auch mehr oder weniger so, ja, was soll's, weißt du, was soll ich sonst machen? Aber dann habe ich halt schon im Grundstudium dann mehr und mehr gemerkt, richtig, was das für ein cooles Ding ist und dass das perfekt, nicht perfekt, aber mega gut zu mir gepasst hat und passt. Ja. Was hörst du für Musik? Auf Spotify hast du ja diese eine Liste, die Wochenliste da. Und die höre ich mir öfters ganz gerne an, weil da sind immer so von den 30 Liedern 5 Lieder, manchmal sogar mehr, die mir richtig gut gefallen. Dann mache ich mir so eine Monatsliste. Damit habe ich, glaube ich, im letzten Jahr irgendwann angefangen und sammle halt monatlich immer die Lieder, die mir gefallen. Also entweder von Spotify, von den Wochenlisten oder von Freunden, die mir was zeigen oder so. Und höre mir meistens immer so den Monat an. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr die Worte, aber da hat Tim Ferriss auf Facebook sowas gepostet. Die 10 Wörter, die man vermeiden sollte, um nicht in Depressionen zu verfallen. Und da waren halt so, ja, da waren halt interessante Wörter dabei, wie zum Beispiel Happiness. Also, wie heißt das auf Deutsch? Glückseligkeit oder so, ne? Ja, es ist schwer, weil Happiness kann man, glaube ich, nicht so direkt übersetzen. Ja, das ist ein bisschen wirklich das Problem. Aber ja. Happiness kennt man ja, ne? Ja. Und ja, dass das halt, dass das viel zu viele negative Sachen mit sich bringt. Weißt du das Wort? Dass man so, es geht halt darum, das hat auch mal die Birkenbiel gesagt. Kennst du die? Ja, klar. dass man halt versuchen sollte, mehr andere Wörter zu nutzen, andere Adjektive oder generell andere Wörter und nicht nur sagen, ich will glücklich sein oder weißt du, ich will erfolgreich sein. Success war auch ein von den 10 Wörtern. Dass es halt, dass das überhaupt nichts erstens aussagt und zweitens nur, ja, meistens Schlechtes als Gutes mit sich bringt, wenn du dir die ganze Zeit diese Wörter sagst und benutzt, weißt du? Das ist ein voll interessanter Punkt, den habe ich so noch gar nicht berücksichtigt. Also Tony Robbins empfiehlt auch in seinen Büchern so eine Umprogrammierung deines Wortschatzes, aber der geht mehr so darauf, dass man stärkere Wörter für die positiven Sachen verwenden soll und schwächere Wörter für die negativen Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Es ist ja sowieso voll krass, wie viel Macht ein Wort hat, ne? Also über das, was du denkst. Dass du ja, ist so ein bisschen so philosophisch, aber wenn du hast ja mit einem Wort, schränkst du ja dann manchmal Sachen ein, die du gar nicht so einschränken wolltest, ne? Die vielleicht ein weiteres Spektrum haben und dann sagst du, ja, das ist scheiße. Und dann denkst du, ja, eigentlich war das nur eine, ja, wie Birkenbiel auch sagt, am Anfang solltest du immer denken, wenn du was negativ findest, dass du erstmal sagst, okay, das ist eine interessante Situation, dass du erstmal nur interessiert bist. Weil wenn du, das ist ja auch eigentlich erstmal nur die Wahrheit, ne? Und auch in erster Linie nur das, was passiert. Wenn du emotional zu irgendwas wirst, dann ist es erstmal interessant für dich. Ob es negativ oder positiv ist, entscheidet man ja dann erst danach. Und entscheidet man ja sowieso immer selbst, ne? Ob die Situation negativ oder positiv war. Ja, ich hab jetzt vorgestern dich auf Facebook gestalkt und alle Seiten, die dir gefallen, die ich dann halt auch cool finde, wie Bodo Schäfer und so, jetzt auch geliked, damit ich auch endlich mal vernünftige Sachen auf meiner Startseite bekomme. Und da habe ich auch da war so ein Post von Bodo Schäfer und da hat er was über Stevie Wonder erzählt, das fand ich auch so cool. Also jetzt nach dem Motto halt wieder eine coole Anekdote zu dem Thema Sache der Ansicht, dass er sich Stevie Wonder genannt hat, weil er sein Leben für ein Wunder hält, weißt du, und man könnte aber meinen, wenn man halt sein Leben anguckt, der ist ja geboren in so einem, keine Ahnung, auf jeden Fall ist im Krankenhaus irgendwas schiefgelaufen und dadurch ist er erblindet, weißt du, der war eigentlich nicht blind als Baby. Und er sagt aber selbst von sich, dass ich lebe, ist ein Wunder. Und dann die Leute fragen dann, ja, wieso, du bist doch blind? Dann sagt er, ja, weil das Baby neben mir im Krankenhaus ist gestorben, wegen diesem Fail, weißt du? Und er hat überlebt. Und ist halt voll die geile Ansicht, ne? Weil sehen machst du halt zu 80% von all deinen Sinnen. Und er sagt einfach, ja, mein Leben ist ein Wunder. Es ist halt voll schön, ne? Sowas zu hören, vor allem von so einem geilen Musiker. Ja, nee, genau das ist es ja eigentlich. Also auch wenn es so manchmal so ein bisschen spirituell angehaucht klingt, ist es ja irgendwie, dass es dich trotzdem positiv beeinflusst und dich in eine super Stimmung verbringt, versetzt. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was zählt. Ja, ob das jetzt wirklich teilweise auch so ein bisschen übertrieben und aufgesetzt wirkt, ja, oder was auch immer. Ja, oder kitschig ja, oder so, aber ja, genau. Wenn es für dich funktioniert, funktioniert es, ne? Dann ist ganz es genau. Das. Ganz ja. Genau. Finde ich auch. Nee, aber das fand ich einen richtig guten Punkt, gerade mit dem, dass du eine negative Situation als erstmal interessante Situation wahrnimmst. Ja. Dass man sich wundert. Dass du weder ja, so, weil so, das von Tony Robbins, was du gerade gesagt hast, finde ich auch cool, ne? Schwache Wörter für negative Sachen, aber das ist ja dann auch, das Problem ist ja sowieso mit dem ganzen Thema, dass du dich ganz schnell in so einem Teufelskreis bewegen kannst, ne? Dass du so denkst, so, oh, ich brauche jetzt ein schwaches Wort, aber bin eigentlich wütend, weißt du? Ja. Und deswegen fand ich halt das von Birkenbier cool, dass du, man kann halt immer, wenn man darüber nachdenkt, noch einen Schritt zurückgehen und noch einen Schritt, weißt du, bevor die Katastrophe beginnt, weißt du, bevor du aus der Situation eine Katastrophe machst, dass du halt wirklich sagst, okay, das ist interessant, wieso finde ich das interessant? Das macht mich wütend, wieso sollte mich das, weißt du, dass dann dadurch fängst du halt voll gut an, das zu hinterfragen, was überhaupt du daran interessant findest. Ja, und wahrscheinlich kommst du auch relativ schnell dann auf den Pfad, dass du eine Lösung dafür finden musst. Also warum dich genau. Das ärgert, ja, und dass du, das nicht wegen ihm wütend macht, sondern weil in deiner Vergangenheit das und das passiert ist, weißt du, dass man dann genau. Schneller das ja, zurückverfolgen kann. Also siehst du es wieder so als Ansatzpunkt zum Lernen und zum sich selbst verbessern und zum sich selbst finden, anstatt einfach nur dich zu ärgern und gar nichts davon zu haben und noch einen abgefuckten Tag zu haben und wahrscheinlich den Rest des Tages auch nicht produktiv zu sein. Ne? Genau. Ja, erstens ja. Das und zweitens, wenn du das halt immer machst, dann bist du halt der King. Ne? Also du hast ja immer verloren, wenn du in einer heiklen Situation, wo du mit jemandem, keine Ahnung, heiß diskutierst oder so, wenn du wütend bist, hast du verloren. Es ist halt so. Ja. Ja. Ich bin auch auf keinen Fall ein Fan davon, was ja auch viele sagen, okay, das musste mal raus. Weil es kann genauso gut rauskommen, wenn du in einer neutralen Stimmung bist, weißt du, und jemandem was zu sagen hast. Du kannst ihm das genauso sagen, indem du nicht die Stimme hebst und anfängst zu schreien oder so. Und man ist halt, wenn du wütend bist, dann ist halt alles, was du denkst, in dem Augenblick richtig, weißt du, das ist ja das Problem. Du hast dann, man wird ganz, ganz schnell sturköpfig und dann denkst du so, ne, wieso machst du das jetzt so? Das ist so und so und ich denke das so und so, weißt du, und dann merkst du nach 2 Stunden, wenn sich die Stimmung dann gelegt hat, ja, okay, das war eigentlich Kacke. Weißt du, und dann, ja, im Endeffekt, klar, man kann sich auch schnell wieder versöhnen und so weiter. Also jetzt, ich denke jetzt halt so, wenn man als Pärchen streitet, ne? Aber es hätte nicht sein sollen. Man könnte auch, also was ich halt manchmal viel, viel sinnvoller finde, wenn man so richtig wütend wird, sich aus dem Weg gehen, weißt du, und erstmal die Wut mit sich selber vereinbaren, warum man so wütend ist. Weil ich finde, man hat es bringt nichts, wenn du wütend bist und den anderen verletzt. Meistens wird man dann verletzend, weißt du, du wirst nicht sinnvoll kritisierend oder so. Danach entschuldigt man sich, klar, aber trotzdem war das ein krasser Preis, den der andere auch zahlen musste, ne? Nur weil du wütend warst. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist ein bisschen wie ein besoffener Zustand auch so, ne? Weil du hinterher einfach so denkst, so, du bist eigentlich gar nicht der Mensch gewesen, der du normalerweise bist und hast eine ganz andere Einstellung zu dem Thema. Ja, bist halt nur emotionsgeleitet, ne? Unsere Emotionen manipulieren uns dann. Ja. Ja, was machst du in so Phasen, um abzuschalten, zu entspannen? Ja, also erstmal also für die Abwechslung mit Freunden treffen halt, ne? Das ist auf jeden Fall wichtiger als ich denke, merke ich. Oder als ich vielleicht auch es will, ne? Manchmal denke ich so, nee, komm, ich mache jetzt das Wochenende, lerne ich durch oder so, aber dann merke ich, wie viel mehr Energie ich habe für die nächste Woche, wenn ich am Wochenende was komplett anderes mache, also mit Freunden einfach das Wochenende verbringen. Aber ja, um absolut abzuschalten, halt Meditation auch, ne? Wie viel meditierst du? Wie? Ja, mit Headspace. Wie und wie viel? Mit Headspace und im Moment leider nicht so viel. Also ich habe auch nicht im Moment die Morgenroutine so richtig drin. Aber also immer Headspace und dann entweder 10 oder 20 Minuten. Dann gucke ich mir halt immer Pakete, die mich interessieren. Ne? Du hast ja diese einzelnen Pakete in Headspace, so, die 10 Tage lang gehen, also jeden Tag dann 10 oder 20 Minuten. Mit dem Thema Focus oder so. Die Verlinkung zu der App Headspace hilft bei der Meditation für alle Leute, die nicht wissen, wie man da am besten anfängt, würde ich sagen, oder Chris? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch nicht nur sagen für den Anfang, weil es tut halt gut, geleitet zu werden, weil du dich dann halt ein bisschen besser da verfallen kannst, ne? Anstatt zu denken, okay, wie lange ist es jetzt wohl und so weiter, weißt du, anstatt das, weil du hast eine Stimme, die dir sagt, okay, mach jetzt das und dann kannst du das einfach machen, ohne stark darüber nachzudenken, weißt du, und gehst halt ganz cool so Phasen durch, du kannst halt ganz viele Sachen machen bei Meditation, ne? Ja. Also klar, im Endeffekt ist Meditation fast immer das Gleiche, dass du versuchst, alle Gedanken abzuschalten, aber weil wir das halt sowieso nie sonst im Leben machen und das eigentlich, ja, das gerade auch die krasse Aufgabe ist, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen, ne? Ja. Du hast auch viel mit Atemtechnik gemacht, ne, von Wim Hof. Ja. Inwieweit hat dich das so entspannt oder leistungssteigernd gewirkt? Also was hast du da für Benefits draus gezogen aus der Wim Hof Geschichte? Also ich habe das leider noch nie so richtig langfristig gemacht. Ich will das unbedingt machen, aber ich habe das jetzt, ich habe das ja die letzten, also in diesem Jahr irgendwann, glaube ich, 3 oder 4 Wochen durchgängig gemacht, also das Wochenprogramm. Das heißt, jede Woche 3-mal diese Atemtechnik, also 3-mal 40-mal stark die Luft einatmen und dann einfach rauslassen und am Ende immer ausgeatmet die Luft anhalten und dann so lange anhalten, wie es geht, also und dann halt die Zeit stoppen, um dann ein bisschen zu gucken, wie lange du kommst, kannst und ob du dann irgendwann länger kannst. Deswegen, ich habe jetzt nicht, ja, nicht so krass irgendwelche irgendwelche krassen Veränderungen gespürt. Also Ziel ist es ja, dann dein Immunsystem zu verstärken und dich resistenter gegenüber Kälte zu machen, ne? Dass du im Prinzip wie Wim Hof halt im Best Case dann barfuß Mount Everest besteigen kannst. Er hat das ja nicht barfuß gemacht, aber der hat das ja irgendwie nur in Schuhen oder nur so. Nur in, ne? Schuhen und Shorts und oben ohne oder so. Und ist ja auch ein Marathon, glaube ich, gelaufen, so. Jetzt kein Berg, aber so auf Schnee. Ohne was zu trinken. Sowohl in Kälte als auch in Hitze. Bei beiden Male ohne zu trinken. Ist halt auch krass. Und ja, hat man ja, ist ja auch bei ihm nachgewiesen, dass das, dass sein Immunsystem dadurch stärker geworden ist, ne? Die haben ja sogar in einem, einmal, also unter Beobachtung haben die ihn irgendeine krasse Flüssigkeit injiziert, die auf jeden Fall einen Mensch vorübergehend krank macht, also wo du dann Fieber bekommst und direkt, weißt du, voll nicht drauf klarkommst. Und er konnte das durch seine Technik unterdrücken. Also der konnte das abwehren. Ich habe mir letztens so ein Video dazu angeguckt, das ist auch relativ aktuell, von dem Channel What I've Learned. Der macht mega coole Videos, ist so ein Typ, der halt auch immer hauptsächlich Eigenversuche macht. Und ist das ein YouTube-Channel? Ja, das ist ein YouTube-Channel. What I've Learned heißt die, also was ich gelernt habe auf Englisch. Und der hat halt auch dieses Atemvideo gemacht. Der hat zum Beispiel auch so ein Sauerstoffmessgerät an seinem Finger geklemmt und dann die Atemtechnik gemacht, um zu gucken, ob du wirklich mehr Sauerstoffgehalt im Körper hast. Hast du halt nicht. Also es war nichts zu merken. Aber trotzdem verändert sich ja was krass und das ist schon, es ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass man das richtig macht, dass man sich genau anguckt, wie das funktioniert und so. Was ich ehrlich gesagt auch nicht gut genug gemacht habe, glaube ich. Weil zum Beispiel das Ausatmen am Ende wichtig ist, dass dein Körper wieder in den Normalzustand kommt, dass du nicht normal danach weiteratmest, weil du halt wirklich erst in erster Linie halt diesen Sauerstoff verbrauchen musst. Ja, auf jeden Fall ist das Programm, dauert eigentlich 10 Wochen lang von Wim Hof. Man soll das jeden Morgen dann eben machen. Und was ich cool fand, kurzfristig, war, man soll ja in der zweiten Woche machst du die Atemtechnik und machst danach, sollst Liegestütze machen. Also ich habe einmal irgendwann mal normale Liegestütze gemacht. Das war schon viel, viel länger her. Da weiß ich noch, da hatte ich Muskelkater und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Liegestütze ich da konnte normal. Du sollst halt bevor du das machst, sollst du halt ohne alles diese Liegestütze machen und gucken, wie viel du kannst, weißt du, damit du danach einen Vergleich hast, einen direkten. Und dann, als ich das halt gemacht habe mit der Atemtechnik, habe ich den vom Gefühl her den Muskelkater nicht gespürt. Das war auch ein krasser Effekt. Und habe dann halt locker 20 Liegestütze gemacht. Ja, der Muskelkater war halt so stark, dass man denkt, okay, das ist zu früh, dass ich trainiere. Und als ich dann die Luft angehalten habe, war das nicht so. Das war schon ein komisches Gefühl. Abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt nur das Kurzfristige. Langfristig gesehen kannst du ja dann angeblich nach ein paar Wochen ein Eisbad machen, ohne dass deine Hände wirklich, dass das so kalt wird, weißt du, deine Hände sind rot und sind gut durchblutet. Man kann sich halt voll viele YouTuber angucken, die das machen ja voll viele, bei dem Eigenversuch nehmen die sich dabei auf. Und es sind halt auch oft Leute, die dann auch wirklich erzählen, die sind eigentlich voll kälteempfindlich und so und können dann nach 3-4 Wochen gehen die dann raus bei 0 Graden oder vielleicht sogar Minusgrad und gehen dann ins Wasser und kommen darauf klar. Und können halt, haben auch noch nicht dieses Schockding, ne, dass du ins Wasser gehst und dass du so diese Luft erstmal nicht bekommst, ne? Was ja auch dazu gehört zu Wim Hof, ist kalt duschen. Ne? Von der ersten Woche an sollst du am Ende beim Duschen am Ende 30 Sekunden lang kalt duschen. In der zweiten Woche 30 Sekunden direkt am Anfang, dann normal duschen, dann wieder 30 Sekunden am Ende. Und du kannst auf jeden Fall diese Kraftsteigerungen bei den Kraftübungen waren auch kurzfristig erreichbar. Also, dass du mit Das war im Prinzip sofort. Also, das könnte jeder jetzt heute machen, weißt du, das ist halt das Verrückte. Es ist keine, du brauchst gar kein Training oder Erfahrung in der Hinsicht. Das ist voll abgefahren. Jeder, der jetzt, weißt du, jeder Dickmops, der sagt, okay, ich kann nur 3 Liegestütze, würde die Atmung machen. Und also würde ich jetzt einfach mal wetten, weil ich mir das nicht anders vorstellen kann, der macht dann 6 oder noch mehr, weißt du, der macht dann mehr Liegestütze. Ja, ist das kompliziert oder wo kann man das nachlesen, wie das genau funktioniert? Ja, einmal dieses Programm, das kostet, glaube ich, 150 oder so. Der hat auch jetzt, das ist schon sehr alt, das Programm. Die haben das jetzt aktualisiert und jetzt ganz neu rausgebracht. Kannst halt auf der Seite von Wim Hof finden. Oder, was ich auch sehr cool finde, habe ich letztens irgendwann entdeckt, beziehungsweise ich glaube, es hat mir mein Bruder empfohlen. Es gibt jetzt eine App von Wim Hof, die heißt WHM einfach, also Abkürzung für Wim Hof Method, oder ich glaube, die App heißt auch einfach Wim Hof Method. Und da hast du in kurzen Videos wird dir auch erklärt, wie du das genau machst, was du machen musst. Und die App ist auch an sich ganz cool, weil du hast da einen Kalender und kannst da deine Zeiten stoppen und so. Also alles, was du bei der Wim Hof Atmung machen kannst und sollst, kannst du dann mit dieser App machen. Ist das kostenpflichtig oder gratis? Ist kostenpflichtig, einmalig aber nur. Ich glaube 4 € oder so. Ganz ehrlich, im Verhältnis ist das voll günstig, weil du hast direkt ein so ein Video, in dem erklärt wird, also da ist dann Wim Hof, der macht dann einfach die Atmung mit dir sozusagen. Also du kannst ihn dann mit ihm machen in dem Video. Und die kannst du dann eben selbstständig dann nochmal 2-mal machen, weißt du? In dem Wochenprogramm mit den Videos wirst du halt vollständig begleitet, weißt du, dann machst du, dann ist die erste Woche, dann guckst du dir einfach das Video an, das geht dann eine halbe Stunde, dann machst du mit ihm die Atemtechnik und dann machst du mit ihm danach noch ein paar so Stretch-Sachen, weißt du, Yoga-mäßig ein bisschen und entspannst dann nochmal, richtig cool. Also hast natürlich noch mal Vorteile, wenn du dir diese Videos holst, aber mit der App ist das schon mal ein richtig sehr gutes Schnupperding, weißt du. Jetzt habe ich ja letztens diese App da auf dem Smartphone gehabt, wie oft man auf dem Smartphone guckt, wie oft man das entsperrt und wie lange man generell am Smartphone ist. Und ja, als ich dann herausgefunden habe, dass ich am ersten Tag 3-4 Stunden da dran war und ich habe nicht wirklich irgendwas so Krasses gemacht. Okay, ich sag mal, vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde meditiert, ne, mit dem Smartphone, also Headspace. Ja. Aber ansonsten 2 Stunden nichts außer WhatsApp, irgendwas da geguckt und so, weißt du? Es hat viel Zeit, die da drauf geht. Was ist das für eine App, mit der du das getrackt hast? Ich habe vergessen, wie die heißt. Eine coole App, die genau andersrum funktioniert, ist Forest. Ne? Also Wald auf Englisch. Die, mit der du... das ist die App. Es ist halt so ein bisschen so ein, was für vielleicht auch Gamer. Ich finde die auch ganz cool. Du kannst halt dann einen Baum pflanzen und dann wählst du eine Zeit aus, zum Beispiel 45 Minuten. Und dann wächst der Baum sozusagen. Und wenn du innerhalb der 45 Minuten auf dein Handy guckst, also dein Handy entsperrst, dann stirbt der Baum. Und du kannst ihn auch nicht noch wiederholen. Das ist echt eine geile Metapher. Ja, das ist halt voll geil. Es ist auch fix, dann der Baum ist tot. Du musst halt einen neuen pflanzen, wenn du es nochmal neu machen willst. Und es ist halt eine lustige Idee, ne, dich davon abzuhalten, auf das Handy zu gucken, anstatt einfach nur eine App zu haben, die dir sagt, ich bin gerade dafür da, dass du nicht drauf gucken darfst. Weißt du, du hast halt so ein lustiges Gimmick. Ist natürlich mehr oder weniger Scherz, aber es hat trotzdem geholfen, obwohl das nur so ein kleines Ding ist. Weißt du, du machst dann, wenn du dann dein Handy aufmachst, ne, dann deinen Startbildschirm, deinen Sperrbildschirm, dann steht da, dann kommt da so diese Warnmeldung von der App, are you sure you want to do this? Und dann darunter, a cute little tree will die. Also ein kleiner süßer Baum würde sterben, weißt du, wenn du das jetzt machst. Das ist halt, obwohl das nur so banal ist, weil du weißt, dass es nicht ist, ist es trotzdem eine Hilfe gewesen, fand ich. Ja, aber es ist auch eine schöne Metapher für den Gedanken, der gerade wächst, ne? Und der halt auch. Genau, richtig. Irgendwie so Gedanken, stimmt, dass du, ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass du halt, du wächst auch in der Zeit, gerade weil du nicht drauf guckst und was Produktives machst. Genau, so wächst dieser Baum. Das Coole ist halt auch, genau. Du hast dann halt, so wie die App heißt, Forest, ne, du hast dann immer jeden Tag so einen Wald. Und ja, umso mehr Bäume du pflanzt, desto schöner ist dein Wald. Und du kannst halt die Bäume auch benennen, weißt du, was du in der Zeit gemacht hast. Zum Beispiel ja, dieses Fach gelernt oder so. Oder das Thema intensiver angeguckt. Dann kannst du dir das später angucken. Hast du noch sowas wie so ein Tagebuch, weißt du? Ja, sehr cool. Ja, das war das Interview mit Chris Redekop. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mitnehmen bei ihm. Alle Apps und Tipps, die er sonst so gegeben hat, werde ich unten in den Shownotes verlinken. Bei Fragen oder Anregungen melde dich einfach bei mir. Ich freue mich immer über Feedback und ich wünsche dir einen überragenden Tag.